Erst nachdem die Israeliten von Elim aufgebrochen waren, kam die ganze Gemeinschaft am 15. Tag des zweiten Monats nach ihrem Auszug aus Ägypten in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Sinai liegt. Zweiter, dort beschwerte sich die ganze Gemeinschaft der Israeliten bei Mose und Aaron. Dritter, die Israeliten sagten zu ihnen, wir wären lieber in Ägypten durch die Hand Jahwes gestorben, denn dort konnten wir Fleisch essen und genug Brot haben. Ihr habt uns in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinschaft hier verhungert. Vierter, da sagte Jahwe zu Mose, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen jeden Tag so viel sammeln, wie sie brauchen. Damit will ich prüfen, ob sie meinen Anweisungen folgen oder nicht. Fünfter, am sechsten Tag sollen sie doppelt so viel sammeln und zubereiten, wie sie sonst täglich sammeln. Sechster, Mose und Aaron sagten zu allen Israeliten, heute Abend werdet ihr erkennen, dass Jahwe euch aus Ägypten geführt hat. Siebter, und morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit Jahwes sehen, denn er hat gehört, wie ihr euch über ihn beschwert habt. Wer sind wir, dass ihr euch über uns beschwert? Achter, Mose sagte, Jahwe wird euch heute Abend Fleisch und morgen früh viel Brot geben, weil er eure Beschwerden gehört hat, die ihr gegen ihn richtet. Denn wer sind wir? Eure Beschwerden richten sich nicht gegen uns, sondern gegen Jahwe. Neunter, danach sagte Mose zu Aaron, Befiehl der ganzen Gemeinschaft der Israeliten, kommt vor Jahwe, denn er hat eure Beschwerden gehört. Zehnter, als Aaron der ganzen Gemeinschaft der Israeliten dies befohlen hatte, blickten sie in die Wüste, und plötzlich erschien Jahwes Herrlichkeit in einer Wolke. Elfter, und Jahwe sprach zu Mose, Zwölfter, ich habe die Beschwerden der Israeliten gehört. Sag ihnen, heute Abend werdet ihr Fleisch essen und morgen früh werdet ihr genug Brot haben. Dann werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe, euer Gott, bin. 13. Als es Abend wurde, kamen viele Wachteln und bedeckten das ganze Lager. Am nächsten Morgen lag dicker Tau rings um das Lager. 14. Als der Tau verschwunden war, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines und Körniges, das wie kleine Reiskörner aussah. 15. Als die Israeliten das sahen, fragten sie einander, was ist das, denn sie wussten nicht, was es war. Mose sagte zu ihnen, das ist das Brot, das Jahwe euch als Nahrung gibt. 16. Jahwe hat befohlen, jeder soll so viel davon sammeln, wie er braucht, etwa eine bestimmte Menge pro Person. Sammelt entsprechend der Anzahl der Personen in eurem Zelt. 17. Die Israeliten taten dies und sammelten, der eine viel, der andere weniger. 18. Als sie es aber maßen, hatte der viel gesammelt hatte, nicht zu viel, und der weniger gesammelt hatte, nicht zu wenig. Jeder hatte genauso viel, wie er brauchte. 19. Danach befahl Mose ihnen, niemand soll etwas davon für den nächsten Tag aufbewahren. 20. Aber sie gehorchten Mose nicht, und einige hoben etwas für den nächsten Tag auf. Dann wurde es voller Würmer und verdarb, und Mose wurde zornig auf sie. 21. Sie sammelten es jeden Morgen früh, jeder so viel, wie er brauchte. Wenn die Sonne aber heiß schien, schmolz es. 22. Am sechsten Tag sammelten sie doppelt so viel Nahrung, nämlich zwei Maße pro Person. Da gingen alle Anführer der Gemeinschaft zu Mose, um es ihm zu berichten. 23. Er sagte zu ihnen, das ist so, weil Jahwe befohlen hat, morgen ist Ruhetag, ein Sabbat für Jahwe. Backt, was ihr backen wollt, und kocht, was ihr kochen wollt. Alles, was übrig bleibt, legt beiseite und bewahrt es für morgen auf. 24. Sie bewahrten es nach Moses Befehl bis zum nächsten Tag auf, und es verdarb nicht und bekam auch keine Würmer. 25. Danach befahl Mose, esst heute davon, denn heute ist Sabbat für Jahwe. Heute werdet ihr draußen nichts finden. 26. Sechs Tage lang sollt ihr sammeln, aber am siebten Tag, dem Sabbat, wird es nichts geben. 27. Am siebten Tag gingen jedoch einige Leute hinaus, um zu sammeln, aber sie fanden nichts. 28. Da sagte Jahwe zu Mose, wie lange wollt ihr euch weigern, meine Befehle und Anweisungen zu befolgen? 29. Seht doch! Jahwe gibt euch den Sabbat, deshalb gibt er euch am sechsten Tag Nahrung für zwei Tage. Bleibt ruhig zu Hause, niemand soll am siebten Tag sein Haus verlassen. 30. So feierte das Volk am siebten Tag. 31. Die Israeliten nannten es Manna. Es war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen. 32. Danach sagte Mose, Jahwe befiehlt, eine bestimmte Menge davon soll von Generation zu Generation aufbewahrt werden, damit sie die Nahrung sehen, mit der ich euch in der Wüste versorgt habe, als ich euch aus Ägypten führte. 33. Da sagte Mose zu Aaron, nimm einen Krug, fülle ihn mit einer bestimmten Menge Manna und stelle ihn vor Jahwe, damit es von Generation zu Generation aufbewahrt wird. 34. Aaron stellte es vor die Lade mit dem Gesetz, wie Jahwe es Mose befohlen hatte, damit es aufbewahrt werde. 35. Die Israeliten aßen 40 Jahre lang Manna, bis sie in bewohntes Land kamen und die Grenze des Landes Kanaan erreichten. 36. Ein Gomer ist ein Zehntel eines Ephah.